Ja, hallo zusammen. So, kurz mal dazwischen geblubbert. Hier einen schönen Gruß aus dem Podcast Versuchslabor. Ja, ich melde mich heute hier aufnahmetechnisch über die Software Ultraschall 2.1. Sprich, da liegt so ein Reaper-System unten drunter und ja, habe ich mal ausprobiert. In erster Linie deswegen, weil ich natürlich auch das Studio Link Plugin, so ist richtig gesagt, sehr, sehr gerne mal ausprobieren wollte. Alles redet drüber, alles sagt, das ist der Stein der Weisen. Und ja, würde ich jetzt mal spontan so bestätigen wollen. Also habe dann eben mal ausprobiert mit dem Marc Litz. Das ist hier der Podcast-Film Marc und der macht auch den Early Bird Podcast so in der Früh zum Anhören ab und an. Ja, schon recht regelmäßig und ach, wo hört man den noch? Da hat so ein Retro-Ding auch, voll Retro oder irgendwas. Ach, das schießt mich tot, weiß ich jetzt gar nicht auswendig. Ist für mich auch noch neu, aber da ist auch zu hören. Ah, lange Rede, kurzer Sinn, haben wir ausprobiert. Funktioniert wunderbar. Tolle Qualität, also ich bin sehr, sehr begeistert und dachte, schmeiße ich mal so ein kleines, kurz dazwischen geblubbert hier mal in die Runde und probiere mal aus, wie lange das jetzt dauert, die ganze Sache zu veröffentlichen. Ja, in dem Sinne euch schönes Wochenende und wir hören uns. Bis denn dann. Servus, der Klaus.